Gebietsweise bildet sich vor allem in der Nordhälfte wieder Nebel oder Hochnebel. Im Süden und Südosten ist es zeitweise noch wolkig oder stark bewölkt. Dabei bleibt es jedoch meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 3 Grad. Morgen ist es nach Nebelauflösung im Norden und Süden meist heiter, in der Mitte auch längere Zeit stark bewölkt. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 19 Grad. Deutschlandradio Kultur. Feature. Der sogenannte Islamische Staat versucht mit der Verbreitung von Angst und Terror in Syrien und im Irak ein Kalifat zu errichten. Auf dem Tempelberg in Jerusalem gibt es jüngst wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Juden und Muslimen. In Russland und den USA hetzen christliche Fundamentalisten gegen Homosexuelle. In allen Teilen der Welt werden im Namen der Religion Menschen unterdrückt, Kriege geführt und Gebiete erobert. Es scheint, als wäre der einzig wahre Weg der Weg zurück zur Vernunft. Die Entscheidung, selbstständig zu denken und zu handeln und auf die Trostangebote der Religion zu verzichten. Wie es wohl wäre, einfach nur da zu sein und vor sich hinzuleben, wie ein Stein oder eine Blume, ohne zu fragen, warum und weshalb und woher und wohin. Der Mensch kann das nicht. Die sogenannten Kinderfragen sind Menschenfragen. Ist Gott offenbar? Das Fragen gehört zu uns, zu unserer Natur. Wir finden Antworten. Es ist offenbar, dass Gott nicht offenbar ist. Denn sonst gäbe es keine Atheisten. Aber das Fragen endet nicht. Kein Gott. Nirgends. Oder zurück zur Vernunft. Ein Feature von Angelika Brauer. Atheismus ist eine Lebensform, eine Haltung oder Einstellung zum Leben. Es mag weltweit 500 Millionen Atheisten geben oder auch 1 Milliarde. Die Schätzungen schwanken. In jedem Fall aber verringert sich derzeit ihre Zahl. Denn die Bevölkerung der stark religiösen Länder wächst schnell, die der nicht religiösen nimmt ab. Ein Atheist ist nicht unbedingt jemand, der behauptet, dass es keinen Gott gibt. Er selbst lebt ohne Gott. Er glaubt nicht an ein höheres Wesen und schlägt seine eigenen Wege ein, des Denkens und Fragens. Er lässt sich nicht führen und er will auch niemandem folgen. Also wenn man jemanden als Atheist bezeichnete, dann war damit verbunden, das ist eigentlich ein unmoralischer Mensch und er ist vor allem politisch gefährlich. Das war natürlich der Verdacht, der immer von den Amtskirchen und erst recht natürlich von den Regierungen erhoben worden ist. Herbert Schnädelbach. Bis zu seiner Emeritierung Professor für Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität. So hat Fichte ja seine Professur verloren, weil er in den Verdacht geraten ist, er sei Atheist. Und Hegel hat Zeit seines Lebens gezittert, dass ihm Pantheismus vorgeworfen wird. Und Pantheismus war dasselbe wie Atheismus. Er musste darum Angst haben, dass er in Preußen seine Professur verliert. Die Zeit der Kaiser und Könige von Gottes Gnaden ist vorbei. Aber auch am Anfang des 21. Jahrhunderts gehört Mut dazu, sich öffentlich zu seinem Unglauben zu bekennen. Die Frage nach der Religion ist ja in der Tat die intimste. Jetzt habe ich überlegt, warum eigentlich nicht ein Glaubensbekenntnis oder Nicht-Glaubensbekenntnis ablegen. Ich will also wirklich nicht kneifen, nein. Jochen Hörisch, Professor für Neuere Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott gibt. Sondern ich gehöre zu denen, die eine bestimmte Form von goethischer Weltfrömmigkeit haben. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen. In Amerika gilt es mittlerweile als Leistung der Toleranz, nicht nur Homosexuelle als gleichberechtigte Menschen zu akzeptieren, sondern auch Atheisten. Selbst in den westlichen Ländern ist der Atheismus eine Lebensform, die eher des Schutzes bedarf. Sie ist fast wie Aussätzigkeit ins Private verbannt. Kaum ein Politiker findet sich, der sich öffentlich demonstrativ zu ihr bekennen würde, wie es seine Berufskollegen mit ihrem Gottesglauben tun. Bless America. So help me. So help me. Schütze die Bundesrepublik Deutschland. Beschütze Deutschland. Schütze unser deutsches Vaterland. May bless you. So wahr mir helfe. Glück auf und Segen für unser Land. In we trust. Allmählich nimmt man es schärfer wahr und hört genauer hin. Gott schütze unser Land. Gott schütze unser Land. Gott sei Dank. Solche Formeln gewinnen dann Bedeutung. Europa gilt als säkular. Die weltliche Lebensform dominiert. Aber der Wind hat sich gedreht. Wiederkehr der Religion, das ist uns ja aufgedrängt worden, vor allen Dingen eben durch den Fundamentalismus, wobei ich ja nicht nur den islamischen meine, sondern wir müssen uns ja tatsächlich auch auseinandersetzen, dass eben die Führungsmacht des Westens ja immer stärker von fundamentalistischen Christen mitbestimmt wird. Das hat natürlich dazu geführt, dass man sich mal die Augen reiben musste und sich mal fragen musste, ist denn das tatsächlich so, dass die Religion in unserer Welt eine vergangene Angelegenheit ist? Angefangen hat der Zwang, sich verstärkt mit Fragen der Religion auseinanderzusetzen, am 11. September 2001, als islamistische Terroristen Flugzeuge als Bomben benutzten. Wie hätte die Welt reagiert, wenn ein solcher Massenmord gegen ein anderes Land als die Vereinigten Staaten verübt worden wäre? Etwa ein Land in Afrika oder wenn die Petrona Towers in Kuala Lumpur zum Ziel der Attentate genommen wären? Seit den Selbstmordattentaten auf dem Boden der USA wird die Welt jedenfalls von der Angst vor dem Terror der islamistischen Fundamentalisten bestimmt. Und die westliche Kultur ist unter Konkurrenzdruck geraten. Wir haben auch einen Gott zu bieten. Der christliche Fundamentalismus entwickelt sich. Hier ist das Werkzeug der Bedrohung die Waffe der Bibel. Wenn ich mir vor Augen führe, dass es in Amerika nicht selten ist, dass ein Mann in der Woche im Hightech arbeitet oder an der Börse, also in hochrationalen, völlig religionsfernen Bereichen und dann am Sonntag mit seinen Kindern in eine Kirche geht, wo gepredigt wird, dass der liebe Gott die Welt vor 5126 Jahren geschaffen hat. Wenn man sich fragt, wie geht das zusammen, dann kann man das vielleicht nur so ein bisschen psychoanalytisch versuchen zu interpretieren, dass man sagt, das sind Regressionsangebote, die Menschen dann gerne wahrnehmen, um die Modernität und damit auch das Erwachsensein aushalten zu können. So rich, so pretty. Die Seele hält nicht Schritt, wenn alles sich beschleunigt und immer unübersichtlicher wird. Der Fortschritt ist mit einem Rückschritt verbunden. Im Gang der Menschheitsgeschichte ist das nicht neu. Wissen Sie, an ihrem Ende geriet die mittelalterliche Ordnung nicht bloß durch Kriege in Bewegung, sondern durch die Folgen der Erweiterung der Welt. Durch ökonomische Betriebsamkeit, Not der Massen, Inflation, Beginn der neuen Wissenschaft. Der Philosoph Max Horkheimer in einem Aufsatz Anfang der 60er Jahre. Die Gebildeten reagierten mit Skepsis und Humanismus. Die bedrohten Mächte mit der Erneuerung der Religion. Trotzdem wundert man sich, wie viele Menschen auch heute noch an die biblische Schöpfungsgeschichte glauben. In Amerika mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und noch größer ist die Zahl derjenigen, die nichts dagegen einzuwenden haben, wenn im Biologieunterricht der sogenannte Kreationismus unterrichtet würde. Kreationismus oder auch Intelligent Design. Mit diesen innovativen Namen wird die religiöse Lehre modernisiert. Behauptet wird, das Leben sei zu komplex, als dass es durch die Evolution entstanden sein könne. Es müsse durch eine Art allmächtigen Designer konzipiert worden sein. Das richtet sich gegen Darwin, gegen seine Abstammungslehre auf der Grundlage der Erfahrungstatsachen. Stichworte Vererbung, Kampf ums Dasein, natürliche Auslese. Mit Antworten endet das Fragen nicht. Und auch nicht das Staunen und Bewundern. Der Darwinismus lässt Fragen offen. Der Verdacht drängt sich auf, dass nicht die Evolutionstheorie, sondern die Schöpfungsgeschichte der Bibel das Komplexe vereinfacht. Denn sie macht tatsächlich ein Regressionsangebot. Es ist ein ähnlicher Fall, wie wenn wir dem Kind erzählen, dass der Storch die Neugeborenen bringt. Auch damit sagen wir die Wahrheit in symbolischer Verhüllung. Denn wir wissen, was der große Vogel bedeutet. Das schreibt Freud, der Atheist. Scharf kritisiert er die Religion als Realitätsflucht und Wunschdenken, als Illusion. Die biblischen Texte werden respektiert. Sie gelten als Bildungsgut. Aber man dürfe sie nicht eins zu eins, also wörtlich, verstehen. Die Wahrheiten, welche die religiösen Lehren enthalten, sind doch so entstellt und systematisch verkleidet, dass die Masse der Menschen sie nicht als Wahrheit erkennen kann. Wir jedoch, die Erwachsenen, die Gebildeten, die Aufgeklärten, wir wissen Bescheid. Das ist aber natürlich zynisch, so ungefähr. Wir als Elite glauben nicht daran, aber fürs Volk wird es schon ganz nützlich sein. Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es besser ist, die Mitteilung solcher symbolischer Verschleierung der Wahrheit zu unterlassen. Freud war kein Zyniker. Nicht wahr? Der Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden. Der Mensch kann nicht ewig Kind bleiben. Er muss endlich hinaus ins feindliche Leben. Die Zumutung, erwachsen zu werden. Die Erziehung zur Realität heißen. Vernünftig zu sein. Keine Träume, keine Illusionen mehr zu haben. Der Erwachsene kann seine Träume und Illusionen als solche durchschauen. Das Ende der Kindheit muss kein endgültiger Abschied sein. Die sogenannten Kinderfragen sind Lebensfragen. Als Kinder philosophieren wir alle und das wird uns dann später ausgetrieben. Also diese Nachdenklichkeit, die über das hinausfragt, was der Lebensalltag so an Antworten bereithält, das gehört, glaube ich, zu uns dazu, wenn wir intellektuell aufgeweckt sind und hartnäckig auch weiterfragen. Ich halte mich jetzt in dem Forschungsprogramm der philosophischen Anthropologie an Helmut Plessners Forderung nach methodischem Atheismus. Hans-Peter Krüger, Professor für Philosophie an der Universität Potsdam. Das heißt, wir verwenden Methoden, die an keinerlei Bindung an eine bestimmte Religion oder Weltanschauung gebunden sind. Das sind Methoden, die für jeder Mann, für jede Frau, völlig gleich, aus welcher Glaubensrichtung sie kommt, öffentlich praktizierbar sind. Woran erkennen wir Funde, die wir machen von vor 100 oder 200.000 Jahren, ob das Homo sapiens ist, bevor wir eine DNA-Analyse der Knochen durchführen? Wenn wir sehen, es gibt Kulthandlungen in den Funden, können wir sicher sein, es sind Menschen. In der Magie und in der Religion wendet sich der Mensch den höheren Mächten zu. Sie sind für den Primitiven dämonischer Natur, die er im Zauberspruch bezwingen will, während der gläubige Mensch der höher entwickelten Religion in diesen Mächten eine göttliche Kraft walten sieht. Das heißt, die Menschen stehen immer noch mal neben sich und beurteilen die Grenzen ihres Verhaltens und dessen, was sie tun können, im Hinblick auf Geburt, auf Sterben, auf eine Welt, die uns überdauert, auf einen Kosmos, der unendlich ist und so fort. Auf diese Grenzfragen war die Religion, der religiöse Glaube, eine frühe Antwort, mit dem, was man nicht mehr handeln kann, leben zu können. Endlich zu sein und das Unendliche zu denken und endlos unendlich weiterzudenken. In der Philosophie sind alle Antworten nur Schritte zu weiteren Fragen. Wenn wir unsere Unergründlichkeit, die Offenheit der Frage nach uns selbst als Menschen ernst nehmen, dann werden wir auch politisch umorientiert, nämlich auf solche Fragen wie, wie können wir kulturell die Würde jedes Einzelnen wahren als Grenze des Handelns und des Machbaren. Und dann sind wir bei ganz einfachen Dingen der Präambel des Grundgesetzes wieder angekommen. Keine Ankunft, nirgends. Wohin gehen wir? Mittlerweile befürchtet man auch im Europaparlament, dass mit der viel diskutierten Wiederkehr der Religion ein Rückschritt verbunden sein könnte. Wenn wir nicht aufpassen, könnte der Kreationismus eine Bedrohung der Menschenrechte werden. Glauben war Macht. Wie viel politischen Einfluss beansprucht der christliche Fundamentalismus heute? Wir erleben hier, wie die Weichen zurück ins Mittelalter gestellt werden. Und zu viele Mitglieder dieser Menschenrechtsversammlung bemerken es nicht. Ist der Alarm berechtigt? Ist die Demokratie tatsächlich gefährdet? Was steckt hinter der Ablehnung der Evolutionstheorie? Wird das Ansinnen, dass auch hierzulande die biblische Schöpfungsgeschichte im Biologieunterricht thematisiert werden soll, ein Einzelfall bleiben? Der Kasus ist ein Beispiel für die wachsende Impertinenz religiöser Menschen und Organisationen, ihre Anschauung zur Richtschnur staatlichen Handelns zu machen. Das Argument zur Rechtfertigung klingt harmlos. Es wird behauptet, auch die Naturwissenschaft sei schließlich nur eine Weltanschauung. Daher dürften religiöse Überzeugungen mit gleichem Recht daneben stehen. Irrtum. Nur die Naturwissenschaft folgt dem einzigen Erkenntnisinstrument des Menschen, der Ratio. Sie beschreibt die Welt auf nachprüfbare Weise. Und sie ist souverän genug, die Grenzen ihrer Erkenntnis gleich mit zu thematisieren. Religiöse Anschauungen, gleich welcher Couleur, entziehen sich hingegen der Überprüfbarkeit. Erklär mir Glauben und warum man mit Gläubigen nicht reden kann. Ihr Anliegen ist gar nicht die Anschauung der Welt, sondern etwas, das es nicht gibt. Endgültige Wahrheit. Kein Gott. Nirgends. Ja, wer vertritt denn die Ungläubigen? Ich finde, das ist nicht so ohne weiteres illegitim, sich mal diese Frage zu stellen. Aber ich denke, Atheismus kann man dann erst organisieren, wenn er wirklich unter Druck gerät. Das macht nur Sinn in einem streng konfessionellen oder vielleicht in einem Mullah-Regime. Es gibt zum Beispiel den Deutschen Freidenkerverband, die Humanistische Union oder die Giordano-Bruno-Stiftung. Von ein paar spießigen Freidenkervereinen abgesehen, bilden die Gottlosen keine Gemeinden. Aber die sogenannten neuen Atheisten treten auf. Dabei handelt es sich um angesehene Naturwissenschaftler und Philosophen, die sich aufmachen, die Welt vom Glauben zu befreien. Ihre Waffen sind Darwin, das Internet und das wachsende Unbehagen über die Einmischung von Bischöfen und Islampredigern, Politfrömmlern und Kirchen. Die liberalen Gesellschaften sind genug unter Druck geraten. Man muss nicht auf ein Mullah-Regime warten. Allerdings vertreten die neuen Atheisten die Ungläubigen nicht generell, sondern nur diejenigen, die ihren starken Atheismus teilen, die also nicht nur davon ausgehen, dass Gott offenbar nicht offenbar ist. Und der Atheist, der sich dazu verhalten muss, der kann dann dazu nicht sagen, ich glaube aber, dass es Gott nicht gibt. Woher will er das wissen? Sondern er kann nur sagen, ich habe den Glauben nicht. Die neuen Atheisten behaupten, dass es Gott nicht gibt. Ich wende mich gegen Gott. Alle Götter, alles Übernatürliche, ganz gleich wo und wann es erfunden wurde oder noch erfunden werden wird. Richard Dawkins, der britische Evolutionsbiologe, Verfasser des Buches Der Gotteswahn, diagnostiziert den Glauben als Krankheit des Geistes. Hält sich ein einzelner Mensch für Napoleon, so würde man ihn für verrückt erklären. Glauben Millionen Menschen an Gott, so gestatte man sich diese Diagnose nicht. Obwohl der religiöse Glaube ein ebensolcher Irrglaube sei. Dawkins fordert ein Ende des Respekts vor dem Glauben. Die Zeit ist reif für ein neues atheistisches Denken. Es ist wahr, dass es bis vor kurzem ein religiöses Revival gab. Aber das wird enden. Und wir helfen dabei. Aber das wird enden. Und wir helfen dabei. Selbstbewusst nennen sie sich Brights. Die Aufgeweckten. Die hellen Köpfe. Die nur an die Wissenschaft glauben. Ob den neuen Atheisten der negative Gottesbeweis gelungen ist, darüber ließe sich unter Unglaubensbrüdern streiten. Unangenehm jedenfalls fällt an dieser Propaganda der penetrante Weihrauch der Wissenschaftsanbetung auf. Und erst recht der missionarische Habitus. Den Religionen, die ihre Lehren in den weichen Nährboden der Kinderseele pflanzen, wirft Dawkins zwar mentalen Kindesmissbrauch vor. Wo bitte geht's zu Gott? Fragte das kleine Ferkel. Aber auch die atheistische Überzeugungsarbeit fängt schon im Kinderzimmer an. Der Gottesglaube auf dem Globus. Ist fauler Zauber? Hokus pokus. Rabbis, Muftis und auch Pfaffen sind wie wir nur nackte Affen. Bloß, dass sie Gespenster sehen und in lustigen Gewändern gehen. Wo bitte geht's zu den anderen? Von klein auf, von Anfang an. Wo bleibt der Respekt vor dem Fremden? Vorbei die Toleranz gegenüber dem Glauben. Es geht um die Wahrheit. Die es nicht gibt. Auch auf dem Fundament der Ratio, Vernunft oder Wissenschaft gibt es die Wahrheit, nicht als endgültige Gewissheit. Aber dass die neuen Atheisten aus der Spur dessen, was sie bekämpfen, nicht herauskommen, ist nicht neu. Wenn die großen Atheisten nicht selbst Märtyrer der Wahrheit wurden wie Bruno und Vanini, lebte doch die Antithese, die Radikale wie die bloße Abweichung, so offenkundig von der These, dem Geist des Evangeliums, dass sie das Interesse an Religion eher zu vertiefen als auszulöschen imstande war. Was gewaltsam bekämpft und verboten wird, erscheint erst recht attraktiv. Im Übrigen erinnert auch der missionarische Anspruch an ein Erbstück des Christentums. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet. Die neuen Atheisten vergessen, was für den guten Atheismus entscheidend ist. Der Ungläubige will nicht bevormundet werden. Er will selbstständig denken. Zweifel sind nur dem quälend, welcher glaubt. Nie dem, welcher bloß der eigenen Untersuchung folgt. Das behauptet jedenfalls Wilhelm von Humboldt. Aus seiner Sicht ist der Ungläubige einer, der gerne denkt. Er ist sich während der Untersuchung, der Tätigkeit, der Stärke seiner Seele bewusst. Er fühlt, dass seine wahre Vollkommenheit, seine Glückseligkeit, eigentlich auf dieser Stärke beruht. Statt dass Zweifel an den Sätzen, die er bisher für wahr hielt, ihn drücken sollten, so freut es ihn, dass seine Denkkraft so viel gewonnen hat, Irrtümer einzusehen, die ihr vorher verborgen blieben. Ich denke, also zweifle ich. Also bin ich lebendig. Glaube ist Vertrauen auf fremde Kraft. Daher entsteht in dem untersuchenden Denker mehr Selbstständigkeit, mehr Festigkeit, in dem vertrauenden Gläubigen mehr Schwäche, mehr Untätigkeit. Die neuen Atheisten behaupten, dass es Gott nicht gibt. Die neuen Atheisten wollen Vordenker sein. Sie vertrauen nicht auf die Kraft des eigenen Denkens, obwohl es gegen jede Bevormundung und gegen jeden Fundamentalismus kein besseres Mittel gibt. Die Erziehung zur Realität wäre deshalb gefordert, oder auch mit Kant zur Mündigkeit. Man kann seine berühmte Definition der Aufklärung gar nicht oft genug wiederholen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also der gute Atheismus ist ja nicht nur eine Frage des Individuums, sondern vor allem auch eine Frage der Gesellschaft. Johannes Robeck, Professor für Philosophie an der Technischen Universität Dresden. Und Pierre Bayle stellte die Frage nach dem Staat der Atheisten. Und er stellte die Frage, ob sowas funktionieren kann. Also ob die Menschen sich an moralische, an rechtliche, an politische Regeln halten, auch ohne die Aussicht aufs Paradies und ohne die Befürchtung der Höllenqualen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dass die ehemalige DDR ein Volk der mündigen Selbstdenker war, wird niemand behaupten. Trotzdem, im Rückblick gilt sie heute als Staat der Atheisten. Diese Gesellschaft war nicht religiös. Also natürlich haben die Kirchen eine Rolle gespielt, aber nicht in der Masse der damaligen DDR-Bevölkerung. Zum großen Teil ist diese Gesellschaft atheistisch oder nicht religiös. Und das ist heute spürbar. In Sachsen zum Beispiel. Wenn es im Rahmen der Lehrerweiterbildung um das Studium des Erweiterungsfachs Ethik geht. Keinerlei religiöse Bildung. Also Christentum auf einen Punkt gebracht, ja, in eine Form gegossen. Ja, und dort nicht die geringste Kenntnis. Dreifaltigkeit, dann heißt Gott Vater, Gott Sohn und Maria. So geht das schon los. Dann nennen Sie mir doch mal eine monotheistische Religion. Das können Sie in Prüfungen so erleben. Ja, der Islam. Ja, kennen Sie noch eine? Nein. Ja, wie wäre es denn mit dem Christentum? Ja, die haben drei Götter. Und so geht das in einer Tour. Die Frage nach dem guten Atheismus, und zwar gut, nicht nur für das angenehme Leben des Einzelnen, sondern auch für das Wohl der Allgemeinheit. Kurz, die Frage nach der Moral des Atheismus. Selbstverständlich ist sie berechtigt. Also dieser Satz von Dostojewski, wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt, ist philosophisch überhaupt nicht zu halten. Wir wissen mindestens seit Aristoteles, dass die praktische Philosophie, also die Philosophie, die sich über Fragen der Gerechtigkeit und des guten Lebens Gedanken macht, dass die auf eigenen Füßen steht. Den Philosophen macht sie allerdings bis heute zu schaffen. Man könnte auch sagen, sie arbeiten sich daran ab, eine sogenannte autonome Moral zu begründen. Also eine Moral ohne Gott, ohne Metaphysik, ohne alles, was jenseits vom Diesseits ist. Wir leben in der Moderne und in der Moderne ist es so, dass derjenige, der behauptet, wenn die Leute nicht an Gott glauben, dann ist die Moral bodenlos. Da kann ich nur sagen, der ist historisch und philosophisch ungebildet. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sondern wir haben sehr gute Gründe, wir haben sehr gute Argumente, aus denen folgt die Antwort, warum soll man überhaupt moralisch sein? Ja, warum denn? Warum sollte man denn moralisch sein? Aber da ist immer noch diese wirklich abstruse Vorstellung im Spiel. Die Moral besteht darin, das zu machen, was Gott uns befohlen hat. Und wenn man dann sich mal die genaue Formulierung, also der 10 Gebote im 5. Buch Mose anguckt, dann heißt es also Ehre Vater und Mutter. Und dann kommt, auf das du wohl lebst auf Erden. Also immer die Vorstellung, dass die göttlichen Gebote befolgt werden müssen, sonst geht es einem schlecht. Und wenn das Moral sein soll, also dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Also die Moral besteht doch genau darin, dass man etwas Gutes tut, weil es das Gute ist. Was ist das Gute? Damit fängt das Dilemma an. Das Gute, das nicht mehr objektiv vorgegeben wird, ist schließlich nur subjektiv zu finden. Wenn ich's doch nur wüsste. Wenn der Mensch es doch nur, das heißt ausschließlich wissen würde, was das Gute ist, wäre schon viel gewonnen. Seine Vernunft hätte die Oberhand. Schließlich ist er ein Naturwesen. Seine Vernunftfähigkeit dient zunächst dem Überleben. Aber er ist doch nicht so ganz Tier, um gegen alles, was Vernunft für sich selbst sagt, gleichgültig zu sein. Und diese bloß zum Werkzeuge der Befriedigung seines Bedürfnisses als Sinnenwesen zu gebrauchen. Warum soll ich überhaupt vernünftig sein? Um das Richtige zu tun, das moralisch Gute. Warum sollte ich das Gute wollen? Ich habe die reinen Ideen der Vernunftphilosophie nie glauben können, weil ich als Anthropologe ja immer die Lebensdimension des Lebewesens Mensch auch ernst nehmen muss. Also ich stehe als Anthropologe immer vor der Frage, nicht wie das reine Vernunftideal verwirklicht werden kann, sondern wie die Vernunft mit den anderen Verhaltensdimensionen zusammenstimmen kann. Und nur das macht Geschichte aus. Erklär mir Leben, Denken und Morden, Weinen, Lachen, Saufen. Glauben an die Vernunft, dann kann das nur heißen, ja, wir haben eigentlich gute Gründe, davon auszugehen, dass wir im Prinzip vernünftig sein können. Und nun lass uns mal auch wirklich alles dafür tun, dass wir es sind. Denn wir haben gar keine andere Chance. Mit der autonomen Moral der Menschen ist etwas Offenes und Ungesichertes verbunden. Halten das die Philosophen nicht aus? Norbert Hörster zum Beispiel verbindet den Anspruch, moralische Regeln radikal im Diesseits zu verankern, mit dem Anliegen, sie möglichst wasserdicht zu begründen. Rational fundiert, für jeden nachvollziehbar, universell gültig. Sein Dreh- und Angelpunkt ist das Eigeninteresse. Jeder hat ein größeres Interesse am eigenen Überleben als am gelegentlichen Töten. Jeder kann sein Überlebensinteresse in der Gesellschaft dadurch und nur dadurch sichern, dass er auf sein ihm geringerwertiges Tötungsinteresse verzichtet. Nicht töten, nicht lügen, nicht betrügen, niemanden verletzen oder bestehlen. Jene wenigen von mir angeführten intersubjektiv begründbaren Normen sollen nicht mehr sein als eine Minimalmoral. Wo bleiben Liebe, Barmherzigkeit, Mitleid? Auf Affekte und Gefühle ist kein Verlass. Der Impuls zu helfen, zu teilen, zu trösten. Auch Scham und Schuld und Reue sollten wir einbeziehen. Die Minimalmoral reicht nicht. Eine Moral ohne Gefühle ist keine Moral der Menschen. Das religionslos erzeugte Gewissen ist so drückend wie irgendeines. Doch der Atheist kennt keine Gnadeninstanz. Er wird sein schlechtes Gewissen nicht los. Merkwürdig. Die Basis der autonomen Moral wird oft vergessen. Komm, wir reden. Wir haben die Sprache und dadurch die Möglichkeit, unser Tun und Lassen zu diskutieren. Wir brauchen kein festgezurrtes Normensystem. Wir können Regeln aufstellen, Ansprüche einklagen, Ausnahmen begründen. Stellt jemand die Gültigkeit einer ethischen Maxime in Frage, kann man diesen Einwand ernst nehmen als einen Aufruf zum Dialog. Eine Moral, die nicht mehr offen ist für die kritische Revision, wäre nicht mehr flexibel. Aber der Stillstand ist ein Zustand, der nicht zum Menschen passt. Und auch nicht zu seiner Geschichte. Wir müssen das vor Jahrtausenden begonnene Projekt fortsetzen. Das einzige Werkzeug, das uns dabei zur Verfügung steht, ist unsere Fähigkeit, die Folgen unseres Handelns für andere Menschen möglichst genau und umfassend abzuschätzen, ihnen mit Einfühlung zu begegnen und die Situation von unterschiedlichen Standpunkten aus zu betrachten. Das hat auch etwas mit Humanismus zu tun, dass der Mensch soziale Verantwortung anerkennt und auch auf sich nimmt, aber nicht wegen einer höheren Macht, auch nicht in einer transzendenten Perspektive, sondern weil er sich selbst verpflichtet. Und das ist aus meiner Sicht ein Stück Selbstbestimmung, so gesehen, auch emphatisch gesehen, ein Stück Freiheit. Nämlich keine Abhängigkeit von äußeren Mächten, von irgendeiner Transzendenz, von irgendeiner Lohn- und Strafeinstanz, sondern selbstverpflichtet. Das ist der Inbegriff von Freiheit und Autonomie. Humanismus ist, wenn er vernünftig ist, wenn er auch aufgeklärt ist durch die historische Erfahrung, eigentlich eher eine Mangelposition. Also so wie Horkheimer, also mein Lehrer Horkheimer mal irgendwo geschrieben hat, wenn die Menschen kapieren, dass sie auf diesem Planeten ganz allein sind, dann werden sie vielleicht mal solidarisch werden. Das ist so eine Form von Humanismus, wie ich ihn auch vertreten könnte oder vertreten wollte. Aber jetzt so ein Hurra-Humanismus, also jetzt endlich ist der Mensch bei sich selbst angekommen. Wir sind doch die Krone der Schöpfung. Endlich sind wir den alten Gott los und so. Also vor den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts kann man das guten Gewissens nicht vertreten. Dieses Misstrauen, eigentlich das Erschrecken über das, wozu Menschen fähig sind, das müsste dann immer noch dazukommen. Und dann müsste man sagen, gut, dann lass uns Humanismus verstehen als eine Kultur der Menschlichkeit, aber auch der menschlichen Gebrechlichkeit und ein Einsehen in die Fehlbarkeit des Menschen. Es gibt also für den Menschen eine Tat und ein Denken, das auf der mittleren Ebene, der seinigen, möglich ist. Jedes ehrgeizige Unternehmen erweist sich als widerspruchsvoll. Das Absolute wird nicht erreicht und vor allem nicht geschaffen durch die Geschichte. Kein Gott, keine absolute Vernunft, kein Paradies auf Erden als Endziel der Geschichte. Camus, der Atheist, ist realistisch. Auch bei seiner größten Anstrengung kann der Mensch sich nur vornehmen, den Schmerz der Welt mengenmäßig zu vermindern. Aber Leiden und Ungerechtigkeit werden bleiben. Und, wie begrenzt auch immer, nie aufhören, der Skandal zu sein. Wohin aber gehen wir? Was nützt die Erfahrung? Was bringt das Wissen über die Geschichte? Für die Geschichte. Was kann man tun, um nicht müde zu werden? Desillusioniert, zynisch. Ohne Sorge. Sein ohne Sorge. Der Markt wird's richten. Diese Lehre gibt es auch. Jeder sorge für sich und verfolge sein Eigeninteresse. Und dann verwandelt die Allmacht des Marktes den Wohlstand der Einzelnen in das Gemeinwohl für alle. Die Diskussion erübrigt sich. Die Theorie, die der Bequemlichkeit entgegenkommt, wird von den Tatsachen widerlegt. Das noch viel intrikatere Problem ist natürlich, wie viel von der vermeintlich aufgeklärten, atheistischen, säkularisierten Moderne, wie viele Elemente dann recycelt werden als religiöse Elemente. Und das heißt einfach, dass wir den Kapitalismus begreifen können als eine Kultreligion. Es ist ein Kult der Ware, ein Kult des Tauschwerts, ein Kult des Konsums, ein Kult des, ja, Aufessens, nehmt hin und esse, dies ist mein Leib, nehmt hin und trinke, dies ist mein Blut für euch vergossen, kauft dieses, kauft jenes, geht in die Warentempel, betet an. Der Kult des Konsumismus, der Kapitalismus als Ersatzreligion. So kann man immer argumentieren, dass alles Mögliche der Ersatz für etwas anderes ist. Für die Herstellung der gerechteren Verhältnisse, an die man nicht mehr glauben kann, für den Sinn des Lebens, den man selbst sucht, mit dieser Angst vor dem Ende, vor der man lieber die Flucht ergreift. Achtung! Sei ohne Sorge, aber mit Musik. Was sollen wir tun? Heiter und mit Musik. Und denken, heiter angesichts eines Endes mit Musik. Und wohin tragen wir am besten unsere Fragen und den Schauer aller Jahre? In die Traumwäscherei ohne Sorge. Sei ohne Sorge. Was aber geschieht am besten, wenn Totenstille eintritt? Ingeborg Bachmann Reklame. Sicher ist, dass die Moderne, oder sagen wir jetzt Marx, der Kapitalismus, Defizite hat, Sinndefizite hat. Marx, der Aufklärer. Er durchschaut die Religion und verbindet mit deren Ersatzfunktion sein Zutrauen auf die Menschen. So heißt es ja auch nicht Opium für das Volk, wie oft zitiert. Das würde bedeuten, dass jemand die Religion für das Volk erfunden hat oder eingesetzt. Sondern es heißt ja Opium des Volkes. Das heißt, das Volk, die Menschen machen sich die Religion selber, aber eben in einer Weise, die sie nicht selbst durchschauen, die ihnen nicht bewusst ist. Die Sinndefizite des Kapitalismus jedenfalls werden bemerkt. Auf Dauer trägt die Kultreligion nicht. Das wird dann auch so ausgedrückt, dass man sagt, man möchte gern wissen, was der Sinn des Lebens ist, was der Sinn unserer kapitalistischen Marktkultur ist. Dass es unendlich viel Rätselhaftes, nicht zu Klärendes gibt, das sollte auch ein einigermaßen gescheiter Atheist zugeben. Gewiss, es gibt nicht nur laue Christen, sondern auch laue Atheisten. Ihnen sind die Fragen egal, die der Glaube beantwortet. Vulgär-atheistisch wäre zu sagen, Junge, deine Probleme möchte ich haben, was soll der Scheiß? Das hieße wirklich mit ganz entscheidenden Fragen, nur mit diesem nachlässigen Gestus der Verwerfung, interessiert mich nicht umzugehen. Und das wäre nun wirklich ein vulgäres Verhalten gegenüber Problemen, die man nicht loswerden kann, die einen immer wieder einholen. Irgendwann, durch irgendetwas. Es geschieht nicht durch Denken und hartnäckiges Weiterdenken. Erklär mir die Macht der Musik. Plötzlich kein Halt mehr. Nirgends. Dass man eingeholt wird von existenziellen Fragen, das geschieht durch die Augenblicke der Erfahrung, die ein plötzliches Begreifen sind. Das, was ist, kann nicht alles sein. Es ist zu wenig. Erklär mir Leben. Denken und lieben. weinen, lachen, sterben müssen. Es gibt so ein tief angeborenes, nicht abzuschaffendes Bedürfnis danach, sich die Welt zu erklären und die Welt zu strukturieren. Und mit der Angst, die das Unbekannte einem macht, umzugehen. Anne Springer, Psychoanalytikerin in Berlin. Der Tod ist ja nicht zu verstehen. Das Sterben ist zu verstehen, aber nicht der Tod. Der Tod ist, sagt Freud, ist weiß, ist eine weiße Fläche. Also wir können uns den Tod nicht vorstellen. Und das macht eine tiefe Angst. Und diese Angst verlangt danach, getröstet zu werden. Dann entdeckt man so etwas, was man dann eben auch so Spiritualität nennt. Das ist also etwas sehr Unbestimmtes, das ist so etwas Höheres, etwas, was eine Färbung des ganzen Lebensgefühls, das man glaubt, eben nur im religiösen Bereich auffinden zu können und wo man es dann auch bezieht. Das ist die Falle, in die der Atheist nicht tappt. Es ist zu bequem, unmündig zu sein, geführt zu werden, sich trösten zu lassen. Solange die Menschen sterben müssen, wird es Gott geben. Er existiert als Ausflucht vor der existenziellen Furcht, der Unfähigkeit zu akzeptieren, dass wir und die Menschen, die wir lieben, verschwinden werden. Das Druckmittel des Todes reicht, um nach dem Trostheim der Religion zu greifen. Trotzdem rätseln die Wissenschaftler immer noch und suchen nach einer Erklärung des Glaubens. Sie forschen sogar in den Laboren. Spielen die neuronalen Verschaltungen des Gehirns eine Rolle? Gibt es vielleicht ein Gottesgen? Der Mensch hängt am Leben, weil sein genetisches Programm es so will. Die eigentlich interessante Frage wäre doch, was ist von einer Religion zu halten, die sich den Wundenpunkt unserer Natur derart zunutze macht? Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber darfst du nicht essen. Denn am Tage, da du davon issest, musst du sicher sterben. Skandal des Todes, Fluch des Christentums. Das Alte Testament kennt den Tod aller Menschen nur als Erbschaft der Sünde Adams. Aus diesem Erbtod macht Paulus im kühnen Umkehrschluss die Erbsünde. Wenn die Sünde den Tod zur Folge hat, muss dort, wo gestorben wird, auch Sünde gewesen sein, für die der Tod die Strafe ist. Also sind alle Nachkommen Adams allein deswegen, weil sie als Sterbliche geboren worden sind, geborene Sünder. Sie wissen und fühlen und erfahren es selbst, was gut und böse ist. Und sie können im Prinzip vernünftig sein. Aber das Christentum hält nicht viel von den Menschen. Was die Lehre von der Erbsünde anthropologisch bedeutet, liegt auf der Hand. Sie ist menschenverachtend. Für die Lehre von der Rechtfertigung gilt dasselbe. Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde. Ein Wort des Johannes, aus dem wahre Bluturgien wurden. Seit dem späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert ist die christliche Welt eine Welt von Blut und Wunden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber nicht ohne Blut und Wunden. Schuld und Sühne. Demut und Erniedrigung. Lieber Heiland, ich sehe dich hier am Kreuz hängen. Die Nägel sind durch deine Hände und Füße geschlagen. Ich bin auch schuld daran durch meine Sünden. Ich sehe die Wunde in deiner Seite. Sie haben dein Herz durchbohrt. Ich sehe die Dornenkrone auf deinem Kopf. Das alles hast du gelitten aus Liebe zu mir. Lieber Heiland, ich will dir nicht mehr wehtun. Amen. Ich glaube, dass Menschen auch ihren Frieden damit machen können, dass sie sich von der Religion abwenden und sagen, ich habe den Glauben halt nicht. Ich bin ein Gottloser in dem Sinne, dass ich vielleicht auch Gott sei Dank gottlos geworden bin. Der Atheismus als Ausdruck einer Befreiung. Die Vorstellung, dass Atheisten, auch nachdenkliche Atheisten, Leute sind, die permanent irgendwie mit Gott hadern müssen, die zur Dauerreflexion verdammt sind, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das ist schon fast ein neurotischer Fall von Atheismus. Es gibt laue Atheisten und Hadernde. Es gibt die Befreiten und diejenigen, die ohne Religion erzogen wurden und ihren Unglauben fraglos leben, als selbstverständliche Lebensform. Die Ressourcen für meinen Trost oder für mein Wohlergehen, die finde ich dann in meinem Leben so, in meinem Beruf, bei meinen Kindern, in meiner Ehe, bei meinen Freunden und vielleicht in der Literatur oder in der Kunst oder im Sport oder wo auch immer. Das sagt sich so leicht. Kein Gott. Nirgends. Ich finde, man sollte das vielleicht auch nicht so dramatisieren mit diesem Fehlen, dass da ein Mangel ist oder so. Da schrillen bei mir wieder die Alarmglocken. Da habe ich so das Gefühl, dass so ganz bestimmte interessierte Pfaffen, sage ich jetzt mal, uns da wieder einreden wollen, dass wir, weil wir doch nun so böse Ungläubige sind, so fürchterliche Defizite hätten. Es gibt weder atheistische Priester noch Medienbeauftragte. Ebenso wenig wie besondere Vorschriften für Bekleidung, Ernährung oder Sexualität. Es wird kein Ritus befolgt und an verbindlichen Erkenntnisformeln fehlt es auch. Da besteht in der Tat also ein Defizit an Angeboten, wie man dieses barmherzige Rituelle, das einen dann in einem sozialen Zusammenhang über eine Extremsituation hinweghilft, wie man das bereitstellen kann, wenn die Kirchen das nicht mehr bereitstellen, beziehungsweise wenn man das nicht mehr dort abrufen möchte. Taufe, Hochzeit, Begräbnis. Die Höhe und Tiefpunkte des Lebens muss der Ungläubige selbst gestalten. Aber er nimmt die Herausforderungen gerne an. Er will keine Phrasen hören, kein leeres Gerede, keinen falschen Jubel, keinen Trost, der nur vertröstet. Lieber die Stille. Sekundenstille. Man kann ein Gebet sprechen, das keinen Adressaten hat. Eines meiner Lieblingsgedichte nach 45 ist eben das von Celan. Die Niemandsrose, Psalm, ist der Titel dieses Gedichts, aus dem Gedichtband Die Niemandsrose. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden. Wir bleiben blühend. Die Nichts, die Niemandsrose. Wie sieht guter Atheismus aus? Dann ist das sicher das Gute am Atheismus, dass er ein Stück Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit enthält. Also ein Einverständnis mit der Endlichkeit des Menschen. Das ist ja zunächst erstmal trivial. Der Mensch ist ein endliches Wesen. Und jetzt ist die Frage, wie man damit vernünftig umgeht. Es gibt ja auch die Fähigkeit, an sich selbst und an die eigenen guten inneren Objekte zu glauben und an denen festzuhalten. Und diese Fähigkeit hat wiederum per se nichts mit Religion zu tun. Kein Gott. Nirgends. Aber kein Ich ohne Du. Der Blick der anderen kann die Korrekturinstanz sein. Aus ihm können wir lernen, dass wir vielleicht gar nicht das glauben, fühlen und wollen, was wir dachten. Gar nicht das glauben, wir möchten fühlen einfach gerne und wollen, sein, was wir so dachten. Denkt, wünscht und fühlt. Wir möchten und wir uns auch so. Einfach gerne einer sein, der so denkt, wünscht und fühlt. Und dann porträtieren wir uns auch so. Und wir leisten erbitterten Widerstand, wenn uns ein anderer zu erraten droht. Der Patient sagt nicht, Sie reden wie meine Mutter, sondern der Patient schreit Sie an, das lasse ich mir nicht gefallen. Und in dem Moment sitzt die Mutter oder der strenge Vater oder irgendjemand dahinter. Sie können nur arbeiten, wenn Sie analytisch arbeiten, indem Sie diese, wenn man so will, Glaubensfigur nutzen und gleichzeitig Ihre gesamte Energie da reinsetzen, um diese Figur aufzuklären. Dann eröffnet sich irgendwann ein Raum und der Patient versteht auf einmal, das sind Sie gar nicht. Das ist eine Figur in mir, die ist bis heute viel zu mächtig. Was mache ich da? Von Selbstverwirklichung spricht heute fast niemand mehr. Da ist kein Selbst, das vorgegeben und zu verwirklichen wäre. Sich selbst zu erkennen, um sich anzuerkennen und an sich selbst zu glauben, das ist ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Das ist der Gang in der Behandlung. Also Sie stellen, schwierig auszudrücken, die Behandlung fördert, dass eine gewisse Art von Gläubigkeit in diesem Sinne hergestellt wird, um sie produktiv aufzulösen, sodass jemand in der Lage ist, dieses Ungetröstetsein eines Lebens in der Differenz überhaupt zu ertragen. Das also bin ich. Dieses Widerspruchswesen aus Vernunft und Trieben und Erfahrungen. In diesem Widerspruch will ich zu Hause sein. Dann haben Sie wahrscheinlich jemanden vor sich, der ziemlich ausbalanciert ist und normal unglücklich ist, aber nicht unbedingt schwer krank wird, also psychisch schwer krank wird, sondern in der Lage ist, Unglück und finstere Seiten nicht zu akzeptieren. Das sagt sich immer so leicht, aber irgendwie zu verstehen, dass das Teil des Lebens ist. Der Ungläubige braucht, weil er ungläubig ist, keine Therapie. Aber die von Freud entwickelte Heilmethode der Psychoanalyse ist als Modell brauchbar. Hier findet sich die Antwort auf die Frage, woher denn der Atheist die Kraft haben soll, um den Prozess der Selbsterkenntnis durchzustehen. Denn was für jeden gilt, ist für ihn entscheidend. Er wird nicht geführt. Er muss sich selbst kennen, um orientiert zu leben. Die Kraft zur Angst ist die zum Glück. Die Kraft, autonom zu leben, ist in uns selbst zu finden. Wer vor der persönlichen Wahrheit nicht zurückweicht, wer sich ihr stellt, so Freud, wird diese Wahrheit der Selbsterkenntnis als Kraft zum Selbst erfahren. Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Kann man aber so leben, dass das Leben aufhört, problematisch zu sein? Es gibt Leid und Krankheit und Tod im Leben. Und das ist sicherlich die größte Zumutung, damit fertig zu werden. Also das nicht zu kompensieren oder nicht durch eine falsche Hoffnung zu übertünchen, sondern das auch auszuhalten. Das bedeutet nicht, dass man sich damit abfindet oder dass man etwa keine Hoffnung hat oder dass man sich etwa zum Beispiel im Leid keinen Sinn sehen kann. Aber das ist immer ein Sinn, den man sich dann selber schaffen muss. Eine Hoffnung, die man selber trägt. Man sollte nicht zu viel erwarten. Das Rätsel der Sinnfrage wird der Atheist nicht lösen. Oder doch nur für sich selbst, für die Dauer seines eigenen begrenzten Lebens. Kein Gott. Nirgends. Oder Zurück zur Vernunft. Ein Feature von Angelika Brauer. Nichts ist, sagt der Weise. Du lässt es erstehen. Es wird mit dem Wind deines Atems verwehen. Unmerklich und leise. Nichts ist, sagt der Weise. Es sprachen Annemarie Zschäpe, Christin König, Peter Penefsky, Thomas Bading. Technische Realisation Olaf Dettinger, Regieassistenz Anne Heringhaus, Regie D.W. Meissner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2007. Und nun noch eine Empfehlung. In der Hörspiel- und Feature-Broschüre des Deutschlandradio finden Sie alle Sendungen und Programmtexte eines Quartals, zusammen mit Produktionsfotos, einem Gastbeitrag und vielem mehr. Hörspiele, Feature und Klangkunst übersichtlich in einem Heft. Sie können diese Broschüre kostenlos abonnieren. Wenden Sie sich einfach an den Hörerservice unter hörerservice@deutschlandradio.de